Also zum Abschluss zu bringen, ja, genau, das machen wir so. Wir sind 12.45 Uhr plus minus ein paar Minuten bei euch. Und dann. Warum? Komm nicht mit. Die Frau Krim möchte wissen, ob eure deine Tochter mitkommt. Und ich habe ihr gesagt, nein, die kommt bestimmt nicht mit, weil die das Wochenende bestimmt nicht bei dir ist. Selbst wenn, ist auch egal. Ja, die ist gerade frech, die würde doch morgen hauen. Gut. Okay. Aber wir haben festgestellt, dass die haben echt tolle Stimmen. Also so Radiosender, so podcast-tauglich irgendwie. Ja. Abends so 20 Uhr auf irgendeinen total wilden Sender oder bei YouTube. Natürlich, wo man unsere Visage nicht sieht. Irgendwelchen Mist. Na, wie so hier die zwei Verrückten von Dosenfischern aus der Küche. Sowas. Sowas können wir mal eigentlich aufziehen und mit seinem sinnloses Geld verdienen. Das ist eine Idee. Das machen wir. Ja. Ja. Radiosendung aus dem Wohnzimmer. eine Beziehung zwischen du und ich. Das ist doch toll. Das ist doch mal eine tolle Idee. Gut. Gespräche ergeben sich und Anrufer schenken wir uns. Es wird aufgezeichnet, hochgeschoben. Das ist cool, das machen wir. Das machen wir mal. Belanglose Diskussionen zwischen hier und jetzt. Wir sind bescheuert, ich weiß. Gut. Also ihr zwei Hübschen, macht's gut. Schlaft schön, benehmt euch und tut nicht das, was wir auch nicht tun würden. Also in diesem Sinne, bis morgen 12.45 Uhr, wir klingeln euch aus dem Nest. Okay, ciao. Und schöne Grüße von Silvi natürlich. Ja. Sag Grüße. Grüße. Grüße. Tschüss.